Trockeneisstrahlen ist wie Sandstrahlen ohne Sand oder Glasperlenstrahlen ohne Glasperlen, nur ohne Rückstände. Winzige Trockeneiskristalle werden auf die Oberfläche geschossen und tragen lose Beläge, Schutzschichten, Gammel und Rost ab. Zurück bleibt eine saubere, trockene Oberfläche, die im Anschluss gegebenenfalls nach Reparaturen wieder ordentlich versiegelt werden kann. Das war der Tipp vom Werkstattmeister und das möchte ich der Diva angedeihen lassen. Das Problem ist, eine passende Werkstatt zu finden. Es gibt da was im Dunstkreis Köln, aber ich werde mal hier bei einigen renommierten Karosseriebaufirmen und Lackierereien vorstellig werden, da es auch mobile Anbieter geben soll, die möglicherweise in Lackierereien fahren, um dort vor Ort den Job zu erledigen. Vielleicht hat man da Erfahrungen, denn ein preislicher Schnapper ist es nicht und jedem Hinz und Kunz würde ich die Diva auch nicht anvertrauen wollen. Wenn man damit den Rosttod um 1 bis 2 Dekaden herauszögern könnte, lohnt sich das allemal. Zudem eröffnete sich eine Perspektive für einen der letzten seiner Art, sprich mein Restaurationsobjekt Manta B, der seit Dekaden seiner Wiedererweckung harrt. Trockeneisstrahlen. Ich werde berichten. Herzlich willkommen hier im Restaurabenstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve 229, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Ja, die Diva hat neue Bremsen und frisch TÜV und wenn das Strahlen und Wiederversiegeln des Unterbodens der Achsschenkel und was da unten immer auch Standrost angesetzt hat funktioniert, könnte sie irgendwann mit einem H-Kennzeichen gekrönt werden. In circa 21 Jahren. Der Manta soll hingegen in 5 Jahren wieder auf der Straße sein. Dann wäre er 42 und 42 klingt doch gut. Sofern man dann noch historische Verbrenner fahren darf. Andererseits könnte man den im Zweifelsfall auch in ein E-Fahrzeug umbauen. Raum für ein derartiges Unterfangen ist unter der Haube allemal und der Kofferraum könnte gegebenenfalls auch für einen Akku herhalten. Da hätte sich das Thema Hinterachslast für den Hecktriebler direkt mit erledigt. Apropos erledigt. Ich habe unseren Gewürzbrunnen alias Wasserspiel alias Insektentränke freigeschnitten. Er war mittlerweile unter Efeu begraben. Efeu, der sogar die Pfeiler hochrankte und fast die Möwe auf der Spitze vollständig bedeckte. Lediglich Reste von Schnittlauch und der große Rosmarinstrauch konnten sich den Ranken widersetzen. Und selbst der Johannisbeerstrauch, der in einer Plattenritze wuchs, verdorrte unter ihrem Einfluss. Zwar war das Wasser in der Bütt noch relativ klar, der Filter der Solarpumpe tut seinen Dienst, aber von den Wänden der Bütt pellt sich der dicke Biofilm wie ein Teppich von der Wand. Einen Samstag hatte ich Möwe, Osterhase und Robben vom Efeu befreit und auch die Gewürzpflanzringe freigeschnitten. Am Samstag darauf wollte ich den Behälter leerpumpen, säubern und danach den Filter reinigen. Dazu hatte ich letztes Jahr eine neue Pumpe gekauft, weil die Leitung der alten zerbröselt war. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass die neue Pumpe mehr Leistung hat und ich deshalb einen Schlauch größeren Durchmessers benötige. Den hatte ich nicht und damit scheiterte der Versuch im Ansatz. Egal, dann eben verschoben und stattdessen mit Frank und unseren Holden gegrillt. Das war nett und ohnehin geplant. Segelflieger zogen ihre Kreise am Horizont über den Hügeln um die Holzer Alm. Die Thermik schien gut. Das erinnerte mich an den Milan, der hier zuweilen über die Häuser fliegt. Und Raben. Ich hätte ja gern einen Raben. Einen, der immer mal wieder kurz zu Besuch kommt. Als 24/7 Dauergast sind die nämlich nicht zu empfehlen, denn sie sind eigensinnige Rüpel, obgleich schlau. Gern erkunden sie spielerisch, immer aber auch destruktiv Dinge und oder verstecken sie. Das kann anstrengend sein, nervig und kostspielig. Leider gibt es hier meist nur Krähen und Elstern. Einen echten Kolkraben sieht man selten. Raben können übrigens wie Segelflugzeuge auch die Thermik nutzen, während Krähen mit den Flügeln schlagen, um Höhe zu gewinnen. Letztere wirken immer etwas nervös und zucken und zibbeln nach der Landung herum. Raben landen und bäm, sitzen dann da. Erhaben und einen Tick souveräner. Das brachte mich auf eine Idee. Jäger benutzen gern Lockpfeifen, um Tiere anzulocken und weil Krähen bei Grünröcken unbeliebt sind, gibt es auch Krähenlocker. Damit locken Jäger sie an, um sie abzuschießen. Zuerst kundschaften sie sie aus, schauen, wo ihre Plätze sind und erkunden ihre Flugrouten. Sobald das klar ist, wird an passender Stelle ein Lockbild gebaut. Dazu werden in der Dunkelheit Plastikkrähen möglichst natürlich auf einer Wiese drapiert. Dann setzen sich die Jäger unter ein Tarnnetz und warten auf den Sonnenaufgang. Zur ausgekundschafteten Zeit, das heißt, wenn die Krähen eine nahegelegene Flugroute benutzen oder man sie rufen hört, wird der Krähenlocker eingesetzt. Ein freundliches Kra, Kra, Kra soll die Opfer auf die Futterstelle aufmerksam machen, sie quasi einladen. Die kommen dann angeflogen, sehen das Lockbild, sind freudig erregt und werden abgeschossen. Das passiert in den meisten Bundesländern ab August. Deutschland ist föderalistisch und die Jagdzeiten variieren von Bundesland zu Bundesland. Ganzjährig geschont ist der Kolkrabe. Saatkrähendohlen und Alpendohlen unterliegen dem Naturschutz und sind eigentlich nicht bejagbar, können aber uneigentlich durch eine Ausnahmegenehmigung nach Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie bejagt werden. Dies aber nur aus vernünftigem Grund und nicht während der Brutzeit. Für Rabenkrähen besteht hingegen eine Jagdzeit, in Deutschland meist vom 1. August bis einschließlich 20. Februar. Für Aaskrähe, Elster und Eichelhäher gibt es je nach Bundesland Ausnahmeregelungen. Dies nach meinem Kenntnisstand und ohne Gewähr. Wer es genau wissen will, sollte sich das aktuelle Vogelschutz- und Jagdrecht zu Gemüte führen. Rabenvögel haben halt einen schlechten Ruf. Zu Unrecht, wie ich finde. Tatsache ist, dass sie in der Landwirtschaft immense Schäden verursachen und in Städten oder wo auch immer sie in Schwärmen auftreten, überaus lästig sind. Tatsache ist aber auch, dass das wie immer ein menschgemachtes Problem ist, weil wir ihnen zunehmend die Lebensräume nahmen. Die normalen Singvögel sind hier gern gesehen, wo bekanntlich fast jeder ein Futterhaus und ein paar Sträucher hat. Rabenvögel, die übrigens auch zu den Singvögeln gehören, mag man nicht so. Wer kennt sie nicht, die negativen Assoziationen wie Unglücksbringer, Hexenvögel, diebische Elstern? Blöd nur, die Vögel sind schlau und sehr anpassungsfähig. Sie können nicht nur Gegenstände, gegebenenfalls sogar selbst modifiziert, als Werkzeuge benutzen, sondern auch Strategien entwickeln, um an Nahrung zu gelangen. Vor Jahrzehnten waren die Populationen dezimiert und dann kam der Naturschutz und seit ein paar Jahren werden sie aus Menschensicht wieder zunehmend zum Problem. Eine ähnliche Geschichte wie die des Wolfs. Die Umwelt hat sich gefälligst mit dem Menschen zu arrangieren, nicht umgekehrt. So kann man denken, aber die Realität belehrt uns zunehmend eines Besseren. Naja, könnte denn der allgemeine Trend geht immer eher zum Verleugnen. Ist mir aber egal. Ich mag Raben, Rabenkrähen und Elstern. Rabenkrähen und Elstern kamen eine Zeit lang ganz gern, als ich altes Brot, Achtung, eigentlich nicht gesund, in Würfeln auf die Wiese warf. Mäuse aber leider auch, die älteren Hörenden erinnern sich. Die bessere Alternative sind Futterstationen, sinnvollerweise in Form eines Siebes, damit Wasser ablaufen kann und das Futter schnell trocknet und nicht schimmelt. Standfest sollten sie sein und am besten nicht direkt auf dem Boden, wegen der Mäuse. Brot und gesalzenes Zeug sollte man, wie erwähnt, nicht geben. Besser sind ungesalzene Nüsse wie Erdnüsse, gern mit Schale, Cashews oder Walnüsse. Obst wie Apfelschnitzel gehen auch und Körner wie Sonnenblume etc., also das klassische Vogelfutter sowieso. Ich überlege daran, das Futterhaus abzubauen und durch eine siebartige Futterschale zu ersetzen. Die wäre erhöht und könnte gut vom nachbarlichen Elstern- und Rabenkrähenpaar angeflogen werden. Auch habe ich mir den Locker bestellt. Ein deutsches Produkt übrigens, denn Krähenrufe sind von Gegend zu Gegend verschieden. Amerikanische Produkte beispielsweise sollen laut Jägerkreisen in Europa nicht gut funktionieren. Tja, und jetzt übe ich mit dem Locker, denn einfach reinpusten funktioniert nicht. Dann klingt's eher wie eine Ente. Damit das Ding krächzt, muss ein gutturales Brummen oder Gurgeln in den Ton integriert werden und das will gelernt sein. Deshalb übe ich nicht zu Hause, um die Vögel in der Nachbarschaft nicht nachhaltig zu vergrämen, sondern beim Schrittieren im Wald. Probegefällig, hört selbst! Hoffend auf schnellen Erfolg übe ich weiter und sobald ich's dann kann, probiere ich's daheim. Ein einzelnes Rabenpärchen wäre ideal zum Freundschaft schließen. Neben dem Elsternpärchen, das ohnehin hier in der Umgebung wohnt und gern unsere Wiese besucht. Was ich, wie erwähnt, tunlichst vermeiden wollen würde, wäre das Locken eines Schwarms, denn wenn es hier ausschaut wie bei Hitchcocks Vögeln, wäre ich dann doch eher unbegeistert. Derartige Schwärme sieht man in der Umgebung oft auf frisch gegrubberten oder eingesäten Äckern. Landwirte mögen das nicht und die Lockpfeife trägt gute 800 Meter. Wie auch immer. Mal sehen, was draus wird. Ich werde berichten. Wo wir gerade in den Himmel gucken. Erneut machte die Voyager 1 Sorgen, denn die fast 50 Jahre alte Raumsonde schien unsteuerbar zu werden. Damit sie Signale empfangen kann und umgekehrt, muss sie auf die Erde ausgerichtet sein. Dafür sind Schubdüsen zuständig, die die Sonde in die korrekte Position rollen lassen. Zusätzlich hilft ein Leitstern, diese Ausrichtung zu halten. Blöd nur, die Primärschubdüsen waren aufgrund eines Heizungsfehlers seit 2004 vermeintlich irreparabel tot und die Backup-Düsen stehen mutmaßlich kurzfristig vor ihrem Aus, weil Rückstände in den Treibstoffleitungen Probleme verursachen. Glücklicherweise stellte sich ein Ingenieur die Frage, ob die Düsenheizung tatsächlich defekt sei oder es auch einen anderen Grund für den Ausfall der primären Rolldüsen geben könne. Mit einem kleinen Risiko einer internen Explosion setzten sie die Heizung zurück und brachten sie und die Primärdüsen wieder an den Start. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Apropos Fliegen. Neulich hat mir die IT einen Co-Piloten installiert. Das ist so ein Microsoft-KI-Dingsi und klar, wenn ich schon so einen Beiflieger krieg, muss ich ja auch testen, ob ich ihm temporär die Steuerung übergeben möchte. Ich habe die App geöffnet und wurde direkt begrüßt. Guten Tag, Andreas. Womit kann ich Ihnen heute helfen? Schreibe einen ersten Entwurf. Ratschläge abrufen, Neues lernen, ein Bild erstellen, einen Plan machen, Ideen sammeln, eine Sprache üben und an einem Quiz teilnehmen. Aha, ein Plan. Klingt doch gut, also antwortete ich. Mach mal einen Plan, womit du mir heute helfen kannst. Antwort: Gute Idee, Andreas. Lass mich einen kleinen Helferplan für dich zusammenstellen. Erstens, Ideen und Inspiration. Brauchst du kreative Anstöße? Egal, ob für ein Projekt, eine Reise oder einfach ein neues Hobby, ich kann dich mit frischen Ideen versorgen. Zweitens, Wissen und Fakten. Hast du Fragen zu Technik, Geschichte, Wissenschaft oder aktuellen Themen? Ich kann dir klare und verständliche Antworten liefern. Drittens, Produktivität und Organisation. Brauchst du Unterstützung bei einer To-Do-Liste, einem strukturierten Plan für den Tag oder sogar beim Formulieren von Mails oder Texten? Viertens, Spaß und Unterhaltung. Soll ich dir etwas Spannendes erzählen, ein Quiz machen oder ein lustiges Gedicht schreiben? Fünftens, Tech- und Windows-Tipps. Da du auf Windows 11 unterwegs bist, kann ich dir auch mit praktischen Tricks und Tipps zur Nutzung helfen. Klingt das gut oder gibt es etwas Bestimmtes, wobei ich dich heute unterstützen kann? Etwas Bestimmtes. Ich antwortete, ein Plan würde genügen. Verstanden, Andreas. Hier ist dein persönlicher Copilot-Plan für heute. Dein Tagesplan mit Copilot. Erstens, Kreativität starten. Ich kann dir helfen, Ideen für Projekte, Texte oder Hobbys zu entwickeln. Zweitens, Fragen beantworten. Brauchst du Wissen zu Geschichte, Technik oder Wissenschaft? Ich bin bereit. Drittens, Produktivität verbessern. Lass mich bei der Organisation oder beim Verfassen von Nachrichten unterstützen. Viertens, Spaß und Unterhaltung. Ob lustige Fakten, ein Quiz oder ein kleines Spiel, ich bringe Abwechslung in deinen Tag. Fünftens, Windows-Tipps entdecken. Falls du mehr aus deinem Windows 11-System herausholen willst, habe ich einige Tricks für dich. Lass mich wissen, was als erstes ansteht. Der Plan? Hier ist dein Tagesplan, kompakt und übersichtlich. Dein Co-Pilot-Plan für heute. Erstens, Kreativität aktivieren. Ich unterstütze dich bei Ideen, Texten oder Projekten. Zweitens, Fragen klären. Egal ob Technik, Geschichte oder Wissenschaft, ich bin bereit. Drittens, Produktivität steigern. Brauchst du Hilfe bei Organisation oder Schreiben? Sag Bescheid. Viertens, Unterhaltung und Wissen. Lust auf ein Quiz, spannende Fakten oder etwas Humor? Fünftens, Windows-Tricks lernen. Ich zeige dir nützliche Funktionen für dein Windows 11. Sag mir einfach, womit wir starten. Wir starten mit dem Plan. Super, Andreas, dann legen wir los mit deinem Co-Pilot-Plan für heute. Hier sind die ersten Schritte. Erstens, kreativer Start. Lass mich dir helfen, Ideen für Texte, Projekte oder kreative Aufgaben zu entwickeln. Hast du etwas Konkretes im Kopf? Zweitens, Wissen erweitern. Falls du eine Frage hast oder etwas Neues lernen möchtest, bin ich bereit. Drittens, Produktivität pushen. Brauchst du Unterstützung beim Organisieren, Schreiben oder Strukturieren? Ich kann dir helfen, effizienter zu sein. Viertens, Unterhaltung und Spaß. Soll ich dir eine witzige Geschichte erzählen oder ein kleines Quiz vorbereiten? Fünftens, Windows-Tricks entdecken. Ich kann dir praktische Tipps zeigen, um dein System optimal zu nutzen. Sag mir einfach, womit wir konkret starten. Ich bin bereit. Konkret starten wir mit dem Plan? Alles klar, Andreas. Hier ist die konkrete Umsetzung deines Co-Pilot-Plans für heute. Erstens, Kreativität entfalten. Ich kann dir helfen, eine Idee für ein Projekt oder einen Text zu entwickeln. Hast du ein bestimmtes Thema? Zweitens, Wissen erweitern. Gibt es ein Thema, zu dem du mehr erfahren möchtest? Ich kann dir Infos liefern und spannende Fakten präsentieren. Drittens, Produktivität steigern. Brauchst du Unterstützung beim Organisieren oder beim Verfassen von Texten? Sag mir, womit ich helfen kann. Viertens, Unterhaltung und Abwechslung. Soll ich dir eine interessante Geschichte erzählen oder ein Quiz für dich erstellen? Fünftens, Windows 11 Tricks entdecken. Ich kann dir Tipps geben, um dein System effizienter zu nutzen. Gibt es eine Funktion, die du besser verstehen willst? Lass es mich wissen, mit welchem Punkt wir konkret loslegen. Konkret mit dem Punkt Plan, der konkret in deiner Punkteliste nicht vorkommt. Verstehe, Andreas. Du möchtest einen klar definierten Plan für den Tag. Hier kommt er. Dein konkreter Tagesplan mit Copilot. 9.30 Uhr, Tagesstart. Wir definieren deine Ziele und Prioritäten für heute. Was soll heute unbedingt erledigt werden? 10 Uhr, kreativer Fokus. Falls du an einem Projekt arbeitest, kann ich dir mit Ideen und Struktur helfen. 11.30 Uhr, Produktivitätsschub. Ich kann dich bei der Organisation von Aufgaben oder beim Verfassen von Texten unterstützen. 15 Uhr, Wissen und Recherche. Brauchst du Fakten, Erklärungen oder eine tiefere Analyse eines Themas? Ich stehe bereit. 18 Uhr, Unterhaltung und Abschluss. Eine entspannte Runde, vielleicht ein Quiz oder eine spannende Geschichte zum Abschalten. Lass es mich wissen, ob wir das so angehen oder ob du Anpassungen möchtest. Danke. Ich erwäge einen neuen, gegebenenfalls kompetenteren Co-Pilot als erste Anpassung. Ich verstehe, Andreas. Ein kompetenter Begleiter muss genau die Unterstützung bieten, die du dir wünschst. Falls du bestimmte Erwartungen hast oder ein anderes Format bevorzugt, lass es mich wissen, dann passe ich mich noch besser an. Falls du einen neuen Ansatz suchst, kann ich auch helfen, Alternativen zu analysieren und dir die besten Optionen aufzuzeigen. Sag einfach Bescheid, wie du es gerne hättest. Schalte dich einfach ab. Ich verstehe, Andreas. Falls du irgendwann wieder Unterstützung brauchst, sei es für Ideen, Wissen oder einfach ein Gespräch, bin ich da. Wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Ja, und nun weiß ich auch nicht. Ich habe das Ding nachher dann nochmal gefragt, wie man es deinstallieren kann, und das hat er mir dann auch ganz klar gesagt. Das ist auch gut. Also ich wüsste jetzt, wie ich diesen Co-Piloten deinstalliere, was ich aber nicht kann wegen der Gruppenrichtlinie. Egal, das macht dann die IT nicht. Weil die wollte ja, dass ich das Ding da habe. Aber zumindest hat mir das Ding auch sagen können, wie ich es ausblende. Naja. Was er mir aber auch sagen konnte, was ich gar nicht so schlecht fand, war im Nachhinein dann irgendwann später noch die Frage, ob ich mein Windows 10, also das hier auf dem Hausrechner, ob ich mein Windows 10 denn nur wirklich für einen kleinen Obolus weiter betreiben kann. Und ja, es soll wohl für $30 für Privatanwender eine einjährige Laufzeitverlängerung geben, die irgendwann im August, September oder so angekündigt wird oder dann buchbar ist. Naja, wenigstens das. Aber so als Co-Pilot, ich weiß nicht. Und künstliche Intelligenz, ich weiß auch nicht. Eigentlich hat er mir die ganze Zeit immer nur dasselbe gesagt, wie es eben so ist. Aber so ein Plan klingt doch gut. Oder zumindest jemand, mit dem man die Zeit verhunzen kann. Tja, als wenn man nichts im echten Leben hätte. Und nach dem Himmel kommt das Wasser. Neulich auf Minsener Oog, einer unbewohnten ostfriesischen Düneninsel knapp 2 Kilometer südöstlich von Wangerooge, die zur Gemeinde Wangerooge im Landkreis Friesland gehört. Im Februar 2025 ein verendeter Buckelwal, Mitte Mai nun ein Zwergwal. Auf der Ostseite der Nordseeinsel Minsener Oog ist erneut ein Wal angespült worden. Untersuchungen stehen Stand 15.05. noch aus, denn Tide und Witterung erschweren den Zugang zur Insel. Der Kadaver des jungen Zwergwals mit einer Länge von ca. 6,5 Metern kann an Ort und Stelle verbleiben. Die Insel ist unbewohnt und ein Naturschutzgebiet. In bestimmten Sommermonaten ist lediglich ein Vogelwart vor Ort. Sobald ExpertInnen Proben genommen und ausgewertet haben werden, könnte es Angaben zur Todesursache geben. Der Buckelwal von Ende Februar lag gut einen Monat am Strand, bevor seine Überreste vom Hochwasser zurück ins Meer gespült wurden. Da bleibt den Forschenden mutmaßlich noch etwas Zeit. Aufgrund der besonderen Situation und Lage habe ich mir diesmal vor Ort kein Fischbrötchen gegönnt. Minsener Oog ist halt nicht Sylt. Einen Schlauch für die Pumpe zum Reinigen des Wasserspiels habe ich übrigens noch nicht gekauft. Stattdessen habe ich den Schlauch gereinigt und anschließend inspizieren lassen. Also, mein Darm will sagen, ich unterzog mich einer Koloskopie. Die wird ab einem gewissen Alter Darmkrebs vorsorglich angeboten und mein Hausarzt war der Ansicht, ich hätte das lange genug herausgeschoben. Wie bei vielem Neuen beunruhigt die Vorstellung, die man darüber hat, mehr als die Sache selbst. So auch hier. Tatsache ist, kann man gut machen. Schlauch rein ist gegebenenfalls etwas unangenehm, aber dafür gibt's Propofol oder ähnliches für lau und dann merkt man davon nichts. Beim Schlauch raus, der eigentlichen Untersuchung, merkt man quasi auch nichts und wird unterdessen wieder wach. Das Ganze dauerte circa eine halbe Stunde und weil der Darm durch die Vorbereitung blitzsauber war, war auch nichts Ekliges dabei. Tja nun, jetzt habe ich Ruhe für 5 oder 10 Jahre, je nachdem, was beim Rausknipsen von so einem Ding sie, was aber laut Arzt definitiv gutartig ist und normal, rauskommt. Warten wir es einfach ab. Auf jeden Fall geht's mir jetzt besser. Also vorstellungstechnisch. Weil es ist ja immer wieder schön, wenn man mal feststellt, dass bei so einem alternden, verhunzten Körper wenigstens noch irgendwas funktioniert. Kommen wir zu einem kleinen Gedicht. Der Vogelgarten. Auf einem Zweig klopft enthusiastisch der Hausrotschwanz. Er ist fantastisch. Und an einem Knödel hängt eine Meise, zerpickt ihn ganz auf ihre Weise. Darunter Tauben auf dem Boden vertilgen Korn und Nematoden. Es schaut die Amsel noch vorbei, dem Star ist dieses einerlei. Im Garten ist es nett so weit, die Vöglein haben selten Streit, sie teilen, was zu teilen ist, und machen zudem wenig Mist. Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich einen Rabenvogel sehe, kaum landet der in meinem Garten, seh ich die andern eilig starten. Der Rabe ist's, so scheint's der König, ihn kümmert das drumrum recht wenig, stolziert auf meiner Wies umher, als ob sein eigener Garten wär. Er pickt und scharrt, zerlegt den Rasen, beginnt mit Futter rumzuasen, wirft Nüsse auf Solarmodul und wirkt dabei im Ganzen cool. Vermeintlich, selbst ein kleiner Knall bringt seine Coolness gleich zu Fall, denn schreckhaft ist er schon, der Rabe, das ist eine Überlebensgabe. Kaum ist er weg, klopft enthusiastisch der Hausrotschwanz, er ist fantastisch. Am Netz des Knödels hängt eine Meise, zerpickt ihn ganz auf ihre Weise. Darunter Tauben auf dem Boden, vertilgen Korn und Nematoden. Es schaut die Amsel noch vorbei und auch der Star ist jetzt dabei. Im Garten ist es nett so weit, klein Vöglein haben selten Streit. Sie teilen, was zu teilen ist, doch Tauben mag ich wirklich nicht. Auf diese will ich gern verzichten, stattdessen über Raben dichten. Völlig egal, wie die auch sind, weil ich die Raben klasse find. Und mit diesem Bombengedicht endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 229 vom 29.05.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.